Es riecht nach November, der Blick geht frei über feuchte Felder, Schrebergärten mit Dachpappelauben, Bierflaschen liegen da noch vom Sommer, Spaten, Blechbüchsen und rotbraune Blumentöpfe. Ein Wasserturm steht gebieterisch wie ein Betonpilz zwischen den Gärten, danach eine Kohlenhandlung. Treppen, Gänge, Tunnel, warum sind Bahnunterführungen in Berlin immer so kahl, so hoch und so zugig? Auf dem Letzten ruht immer das Ganze, die ganze Last der Erinnerung ruht auf ihm. Ich trage die Last von 5 Menschen in mir, die einmal lebten. Ich kannte sie kaum, aber nun leben sie in mir und werden erst mit mir sterben. Man nennt das Familie, Eichkamper Familie, das ist sehr lange her. Ja, sie hieß Ursula K., sie wurde 38, Anfang April hier beerdigt. Ich habe sie oft hier besucht, es war meine Schwester. Der Friedhofsverwalter ist sehr bemüht. Wie immer in Preußen ist hier alles erfasst und geordnet und eigentlich sollte es nur weniger Handgriffe bedürfen, um jeden Toten sofort zu finden. Ich wollte nur ihre Grabnummer wissen, weil man sich unter Gräbern immer so leicht verirrt. Die Toten sind sich sehr ähnlich und nichts ist fataler, als plötzlich vor einem falschen Grabe zu trauern. Aber die Aktion scheint schwierig. 38, fragt der Alte, April 38, sagten die Ursula K.? Natürlich, sagt er, die Reihengräber im Abschnitt S, greift nach einem anderen Buch in Querformat, blättert neugierig in der Totenkladde, zieht Listen zu Rate und strahlt plötzlich über das ganze Gesicht. Schöne Verwalterfreuden, wir haben's, ruft er, schnellt vom Büroschemel auf und schleppt mir eifrig alles an. Er ist ganz glücklich und sagt, indem er mit dem Bleistift eine Liste herunterfährt im triumphierenden Ton. Die gibt's nicht mehr, die ist weg. Ich meine die Grabstelle, wir haben die voriges Jahr eingeebnet. Und ich erfahre zu meinem Erstaunen, dass Gräber wie Menschen sterben können, dass es einem passieren kann, du kommst nach Hause und die Frau ist tot. Genauso kann es einem passieren, dass man nach Jahren an ein Grab kommt und das Grab ist weg, das Grab selber ist gestorben und nichts ist mehr da, einfach nichts. »Warten Sie«, sagte der Alte, »ich kann es genau sagen, wenn es Sie interessiert. Es liegt jetzt eine Franziska Busch da, wo damals Ihre werte Frau Schwester lag.« »Meine werte Frau Schwester«, einen Augenblick überfällt mich Angst und Erstarrung, Schuld kommt empor, lähmende Angst vor dem Nichts, das nun ist. »Ich dachte immer, das Grab, das hat Zeit, das läuft dir nicht weg. Nun soll es plötzlich nicht mehr existieren. Meine Schwester ist weggewischt aus der Welt und richtig gesehen habe ich sie getötet.« Das also ist Schuld, jetzt spürst du es einmal, ich habe ihr Grab vernichtet, natürlich uraltes Tabu wie Inzest oder Muttermord, uralte Schuld, jetzt wird sie wach, nichts ist von ihr mehr da, nun lebt sie nur noch in mir läuft das alles zusammen, der Letzte trägt immer die ganze Last des Erinnerns, wenn ich mich jetzt nicht erinnere, so wird sie für immer tot sein, ich werde mich also erinnern müssen. Die Ostmark war eben ins Reich heimgekehrt. Es lag noch großdeutscher Jubel in Eichkamps Luft, viel Wiener Dank. Der Weltgeist ging damals durch unser Land. Geschichte geschah vor der Tür. Unsere Haustür war grün gestrichen, war aus Kiefernholz und hatte eben ihr erstes Sicherheitsschloss mit Kette bekommen, der Einbrecher wegen. Es war März 38. Deutschlands Dinge standen damals sehr gut, aber wir gehörten nicht zu denen, die sich in solcher Zeit gern nach vorne drängen. Es sind doch immer dieselben und, wie man weiß, nicht die besten. Lärm lag uns nicht. Großdeutschlands Jubel endete in vielen Bürgerhäusern besinnlich. Großdeutscher Schrei ging in Eichkamp leise in Treue über. Wir müssen wohl damals so etwas wie eine anständige deutsche Familie gewesen sein. Eine von vielen Millionen, die am jähen Aufstieg unseres Volkes dankbar und fleißig teilnahmen. Der Abend war verlaufen wie Sonntagabende bei uns immer. Man hatte Abendbrot gegessen, Wurststullen und Käsebrot, Bier dazu, 2 hohe, schmale Flaschen Schultheiß Patzenhofer. Man hatte Radio gehört, in der Unterhaltungsbeilage des Lokalanzeigers geblättert, war auf ein Kreuzworträtsel gestoßen. Es gab da immer einen Nebenfluss der Werra oder den Helden einer Wagner-Oper mit 5 Buchstaben und hinten mit T. Das wollte erkundet sein. Meine Mutter stickte gern an etwas Geblümtem, mein Vater blätterte in Akten und blies sich blaue Rauchwolken um den Kopf. So gegen 9 Uhr pflegte dann meine Mutter, mit einigen Büchern und Medikamenten versehen, sich nach oben ins Schlafzimmer zurückzuziehen. Sie las neuerdings gern, las Coué und Brauchle, las Steiner und Kaplan Fasel und beschäftigte sich sehr ernst mit den Vorzügen des Vegetarismus. Es ging damals die Kunde, dass auch der große Mann in der Reichskanzlei seine wunderbaren Erfolge nicht ganz ohne Fleischverzicht zustande bringen könne. Das Genie aß vegetarisch, hier schienen geheimnisvolle Zusammenhänge zu bestehen. Meine Mutter wollte die immer ergründen. Um 10 Uhr hörte mein Vater noch den Nachrichtendienst ab. Es gab Meldungen aus aller Welt, Glückwünsche, Gratulation und viele Bekundungen der Treue, nicht nur aus Deutschland. 22.10 Uhr ging mein Vater dann schlafen. Ich war längst in meinem Zimmer, lag im Bett, hörte, wie er unten durch den Flur schlurfte, in den Keller stieg, wo Wasser und Gas abzustellen waren. Meine Mutter bestand immer darauf, dass der Haupthahn der Gasleitung im Keller fest zu verriegeln und der Schlüssel ihr auf den Nachttisch zu legen sei. Da lag dann der große, etwas angerostete Vierkanter hart neben den Predigten des Kaplan Fasel und beides gab uns ein seltsames Gefühl der Sicherheit. Ich hörte meinen Vater die Treppe hochkommen, hörte, wie er die Schlafzimmertür 2-mal von innen verschloss, hörte einsilbige Gespräche meiner Eltern, hörte, wie mein Vater den Schrank aufschloss und die hohen Stiefel fallen ließ und hörte das Bett knarren. Ich lag neben meinem bunt gewirkten Wandteppich, einem falschen Perser von Wertheim, der mir zu wunderbaren Fantasien Anlass gab. Ich versuchte immer den verschlungenen Labyrinthen nachzugehen, die verzwickten Wege zwischen Rot und Schwarz, die Geheimnisse des Orients aufzuklären. Darüber fiel ich in Schlaf, traumhafte Figuren folgten mir nach, Eichkamp begann jetzt zu schlafen und tief zu atmen, ganz Eichkamp träumte ruhig und tief der deutschen Zukunft entgegen. Am nächsten Morgen erwachte ich durch einen Schrei. Ich hörte Schläge, Kiefernholz splittern. Mein Wecker zeigte 8:30. Alles war in wilder Aufregung, war entsetzt, wie wenn ein Beamter auf unbegreifliche Weise eine halbe Stunde verschlafen hätte. Ich stürzte im Schlafanzug auf den Flur, hatte nackte Füße, die mir mein Vater der Erkältungen wegen immer verbot. Aber niemanden interessierte das jetzt. Da war ihre Tür aufgebrochen. Das Schloss steckte noch mit zerborstenem Holz im Rahmen. Das Holz war faserig und gelb und die Tür baumelte merkwürdig schief in den Angeln. Ihr Fenster war aufgerissen, draußen lag mildes Frühlingslicht und da lag Ursula im Bett. Es war mir, wie wenn ich sie zum ersten Mal sehe. Sie lag starr und weiß auf den Kissen, ihre Hände waren wie zum Gebet gefaltet, ihre braunen Haare fielen weich über das Kopfkissen, sie lag schön und anmutig wie eine Madonna aus dem Warenhaus da und von ihrem linken Mundwinkel zog sich ein dunkelrotes, fast schwarzes Rinnsal quer über die weiße Haut auf das Kissen nieder und bildete dort auf dem frischen Leinen einen großen, blutigen Fleck. Es war mir, wie wenn ich das alles kennen würde. Es war fast wie in einer Puccini-Oper, 4. Akt, Mimis Tod, mein Gott, wie oft hatten wir das im deutschen Opernhaus unter Arthur Rother, unter Leopold Ludwig, unter Schmidt Isserstedt gesehen. Da standen rote Tanzschuhe umgeworfen und ein weißes Ballkleid war über einen Stuhl gelegt und verschiedenes Unterzeug, zart und rosa, lag mädchenhaft über den Fußboden verstreut und neben einem Wäschestück lag eine gelbe Glasrolle, die ich aufhob und die mich erschreckte. Die Aufschrift war von 2 mächtigen Totenköpfen links und rechts flankiert, wie ich sie bisher nur auf den Schirmmützen der SS gesehen hatte. Ein Schädel starrte einem mit schwarzen Augenhöhlen drohend an und dahinter waren 2 Beinknochen gekreuzt und daneben stand mit 2 Ausrufungszeichen Achtung Gift und ich las das Wort Sublimat, das mir gar nichts sagte. Ursula war nicht tot, sie weinte. Es kam ein leises, unterdrücktes Wimmern aus den zusammengepressten Lippen und als sie den Mund einmal zu öffnen versuchte, schoss schwarzes Blut heraus und bildete einen dicken Klumpen auf dem weißen Kissen. Sie schloss den Mund gleich wieder. Ich stand da und spürte ein seltsames Gefühl der Ruhe und Zustimmung. Klarheit war in mir. Ich war 19, bereitete mich eben auf das Abitur vor, wusste wie alle 19-Jährigen viel mehr als meine Eltern, hatte über Homer und Sokrates einiges gehört, hatte in der Schule die Großtaten der Germanen und das Loblied des Tacitus gelernt und alles das gab mir nun eine überraschende Überlegenheit im Begreifen. Ich begriff die Situation blitzschnell und dachte natürlich, das gibt es, warum soll man dich denn nicht töten? So etwas liegt immer in der Luft. Ich verstehe dich. Du brauchst mir kein Wort zu sagen. Schließe den Mund nur fest zu, das Blut kommt sonst. Und es wird dann wie in einer Puccini-Oper. Fang bitte nicht an mit diesen Arien des Selbstmitleides. Ich kann sie nicht hören. Die Mutter hat sie so oft am Klavier im Herrenzimmer intoniert. Verdis Othello im 4. Akt, La Traviata im 4. Akt, Aidas Schlussduett. Nun hat der Fels sich festgeschlossen. Wir kennen das doch in diesem Hause. Hier stirbt man immer im 4. Akt. Das verlangt unsere Eichkamper Dramaturgie. Keiner brachte ein vernünftiges Wort hervor. Meine Mutter schrie von Zeit zu Zeit und stieß gellende Laute der Verzweiflung aus. Und mein Vater lief hilflos und aufgeregt in dem winzigen Zimmer herum und erklärte kategorisch, das habe sie ihm allein angetan. Das sei ein Attentat gegen ihn. Er hatte gewiss nie Freud gelesen, wusste gar nicht, was der Ödipus-Komplex sei, hatte auch nie von Elektra etwas gehört und bezog doch die Sache sehr richtig direkt auf sich. Es war eine Art Urerschrecken und Urerinnern in uns, eine seltsame Stunde der Wahrheit mitten im Rausch der heimkehrenden Ostmark, und ich dachte, du liegst da wie eine Madonna aus dem Warenhaus, aber du bist wie ein Mann, du hast Mut gezeigt, ich beneide dich, Ursula, du bist aus dieser deutschen Oper, die wir so oft in Charlottenburg unter Arthur Rother sahen, ausgestiegen, die Requisiten des vierten Aktes liegen wild zerstreut, die Chargenspieler singen jetzt die notwendigen Arien des Schreckens und der Chor wird gleich moralische Bilanz ziehen. So ist das. Das ist die Welt. Das war ihr Leben. So steht es überall geschrieben. Der Letzte muss diese Sprache langsam erlernen. Plötzlich war etwas wie Liebe in mir. Dass du das getan hast, macht mich dir nahe. Du warst meine Schwester, es ist nicht zu leugnen. Aber haben wir das je gemerkt? Verwandtschaft ist eine seltsame Sache. Das Blut in uns bleibt immer in uns und kann uns nicht binden. Nur wenn es heraustritt aus uns, Ursula, bindet es uns. Dein Blut ist mein Blut. In dieser Sekunde wirst du mir Schwester. Wir sind immer nur nebeneinander gelaufen, ins Rivoli, zum Zoo, zum Grunewald, zur Deutschen Oper. Ich wusste nicht, was in dir war und was wusste du von mir. Wir gingen wie Puppen an hohen Fäden nebeneinander. Wir kannten uns nicht. Wie soll sich Familie kennen? Familie ist Kälte, ist Fremdheit, ist Eis. Niemand kann zu dem anderen. Familiäre Worte sind Formeln und familiäre Gespräche, erstarrte Missverständnisse, Ja und Nein und Bitte und Danke. Und was willst du, was meinst du, was hast du gesagt? Ja, bitte, ich komme schon. Nun gib schon, was ist denn? Du kommst gleich. Nun warte doch, wir sind doch schon da. Und wie mag es heute zu Hause sein? Das haben wir oft miteinander gewechselt, Formeln im Haus, und blieben doch taub. Dieser Montagmorgen im März 38 wurde von einer wunderbaren und sozusagen musikalischen Bewegtheit bei uns. Nie habe ich mich in Eichkamp so zu Hause gefühlt wie damals, als Ursula starb. Ein Damm war gebrochen, ein Mauerwerk eingestürzt, und mit einem Mal kehrte Leben bei uns ein. Herrliches, wildes Leben, wunderbare Unruhe, und nichts klappte mehr. Das Chaos kam hoch. Bei uns war immer alles wie von selbst gegangen. Alles funktionierte wie am Schnürchen, das Schlafen, das Wecken, das Aufstehen, das Frühstück, die Schulmappe und der Gang zum Bahnhof Eichkamp. In der Tasche trug ich immer die gelbe Monatskarte. So war das gegangen, mein ganzes Leben hindurch. Ich hatte immer Sehnsucht nach etwas Außerordentlichem und Wunderbarem. Ein Sommertag am Teufelssee und viele nackte Männer und so viel Traurigkeit in mir. Es muss wohl das Leben gewesen sein, das ich suchte. Und jetzt war es plötzlich da. Sein Name hieß Chaos. Meine Eltern waren solcher Heimsuchung nicht gewachsen. Sie liefen verzweifelt und ratlos herum, stiegen die Treppen atemlos hinauf und stiegen die Unverständliches vor sich hin murmelnd wieder hinunter, rissen die Fenster auf und verschlossen sie wieder, zogen die Vorhänge vor und rissen sie nebenan wieder auf. Meine Mutter sang manchmal erschöpft zusammen und ließ sich in ihren Clubsessel fallen. Sie klagte laut und begann dann leise zu weinen. Das Weinen ging später in Beten über. Man hörte aus dem Herrenzimmer ein flehendes Vaterunser und ein höher und schneller angesetztes »Gegrüßet seist du, Maria«. Mein Vater, der solchen höheren Umgang nie erreicht hatte, musste inzwischen das Schlüsselbund suchen, das in der Aufregung verlegt worden war. Und die beiden standen natürlich vor einem Rätsel. Es war viel schlimmer und unbegreiflicher als 7 Jahre später, als wir wieder heimgesucht wurden, als englische Bomber wieder in einem März 45 unser Haus mit einem sanften Luftdruck für immer in Trümmer legten. Es muss wohl so etwas wie ein Vorbeben im kleinsten Kreise gewesen sein, eine intime Schwingung der Weltgeschichte. Als die Sache politisch offenbar wurde, war sie beinahe schon wieder verständlich. Im kleinsten Kreis ist es uneinsichtig, Familie ist rätselhaft. Meine Eltern beklagten ihr Schicksal, das eine so unselige Wendung genommen hatte. Sie sprachen vom Schoß der Familie und vom Undank der Kinder und zählten ihre guten Taten im Weltkrieg, in der Inflation, in der Weltwirtschaftskrise auf. Immer sei Milch da gewesen, auch 23, und all die Schulbücher, die man gekauft habe, und das viele Geld für die Waldschule und all die Last der Erziehung. Immer sei alles gut gegangen, überall ging es jetzt aufwärts, und dies dann als Dank. Einfach das Leben so fortwerfen, so als sei es rein nichts. Sie waren sich darüber einig, dass Ursulas Wille, nicht mehr zu leben, ein Akt außerordentlicher Undankbarkeit sei, eine Auflehnung gegen die Ordnung Gottes, wie meine Mutter meinte, eine Auflehnung gegen die staatliche Ordnung, wie mein Vater meinte, und in beidem ein Akt sündhafter Undankbarkeit gegen sie und im Grunde nur gegen die Eltern gerichtet. Kinder schulden ihren Eltern immerwährende untilgbare Dankbarkeit, und Kinder, die sich töten, töten eigentlich ihre Eltern, so erfuhr ich, und mir schien an dieser letzten Schlussfolgerung einiges wahr zu sein. An diesem Montagmorgen konnten meine Eltern wirklich von Glück sagen, dass sie mich hatten. In ihrer Verzweiflung hätten sie Ursula den ganzen Tag liegen lassen. Sie waren so intensiv mit ihrem Unglück beschäftigt, dass sie für Hilfsdienste nicht in Betracht kamen. Also musste ich die Sache in die Hand nehmen. Ich fühlte nur Kälte und Klarheit in mir. Ich war 19 und handelte doch besonnen wie einer mit 50. Mein Kopf war ganz nüchtern. Ich stand auf dem festen Boden der Wahrheit, die plötzlich bei uns eingezogen war. Und ich sagte mir, jetzt musst du das Telefonbuch nehmen, musst unter Unfall oder Krankenhaus blättern, musst den Hörer nehmen, musst etwas von Unfall sagen und einen Wagen herbeirufen. Man muss sie gleich holen, vielleicht ist sie noch zu retten. Du musst dich endlich einmal um deine Schwester kümmern, jetzt kannst du es zum ersten Mal. Natürlich musste die ganze Sache vertuscht werden. Als der Unfallwagen klingelte und die Männer mit dem Roten Kreuz und der langen Stoffbahre unsere steilen Treppen polternd emporkletterten, eilte meine Mutter auf die Straße, wo sich um den Wagen mit dem Roten Kreuz Menschen gesammelt hatten. Nach Eichkamp kamen solche Wagen der Unfallstation nur selten. Man konnte sicher sein, dass Außerordentliches im Spiel sei. Einmal, 29 im Lerchenweg, ich war da wohl 9 oder 10 Jahre alt, hatte sich ein ältliches Mädchen vergiftet. Es musste wohl Gas gewesen sein, denn die Feuerwehrleute kletterten mit einem gewaltigen Aufgebot an Leitern von außen die Wände hoch, turnten umständlich auf dem Dach herum und stiegen von dort in irgendwelche Luken ein. Ich begriff diese Umstände nicht, denn von außen war nichts zu sehen. Alles sah aus wie immer. Seitdem fürchtete meine Mutter das Gas, und die Sache mit dem Vierkantschlüssel aus dem Keller hatte damals begonnen. Einmal hatte sich ein Ehepaar mit Schlafmitteln umgebracht. Das war 34. Es hieß, es seien Juden gewesen, und so etwas Schreckliches schien eben nur Juden zu passieren. Einmal hatte ein Dienstmädchen aus dem Kiefernweg ihr uneheliches Kind mit einem Halstuch erwürgt. Die Nachricht ging wie eine attische Schreckensbotschaft blitzschnell durch unsere kleine Siedlung und bestätigte uns auf unwiderlegbare Weise die vollkommene Verworfenheit der niederen Stände. Meine Mutter entließ damals auch unser Dienstmädchen, weil sie Gefahr sah für uns Kinder. Sie sagte immer, die sind alle gleich, ein Pack wie das andere, die sind doch alle von Gott gezeichnet. Ja, und nun waren wir an der Reihe. Jetzt stand der Unfallwagen vor unserem Haus im Eichkamp 35, es war Frühling 1938. Alles war noch intakt, sah freundlich und einladend aus. Die Hauswände waren mit wildem Wein bewachsen und Stiefmütterchen begannen schon im Vorgarten zu grünen. Und während die Männer oben meine wimmernde Schwester umbetteten, erklärte meine Mutter unten den Leuten auf der Straße, dass es sich um eine Blinddarmsache handle, um einen Fall von akuter und schwerer Blinddarmvereiterung bei ihrer Tochter. Das leuchtete ein, und dann lief sie hinauf und wischte zum ersten Mal ihrer Tochter sorgfältig das Blut aus dem Gesicht, denn natürlich war auch den Eichkampern bekannt, dass Blinddarmentzündungen gewöhnlich nicht aus dem Munde bluten. Dann fuhr der Wagen weg, niemand durfte mit, die Sanitäter hatten die Situation sofort begriffen, bitterten möglicherweise sogar etwas Verbotenes, sagten, es müsse alles so liegen bleiben, sie könnten auch nicht umhin, der Polizei Nachricht zu geben. Unsere grüne Haustür aus Kiefernholz klappte zu, das neue Sicherheitsschloss schnappte hörbar ein, und ich saß mit meinen Eltern plötzlich wie in einer Mausefalle, Eichkamper Gefangenschaft, jetzt wurde sie offenbar. Ein Schein von Verbrechen, ein Schein von Größe und Schicksal war über uns alle gefallen. Wir saßen ratlos in unseren großen Clubsesseln und spürten zum ersten Mal den Atem der großen Welt durch unsere engen Stuben gehen. Unbegreiflich das Leben. Wer hätte das je gedacht? Da waren nicht mehr Schule und Hitlerjugend, die Lehren des Tacitus über die Germanen beherzigenswert. Da waren nicht mehr das Ministerium, Minister Rust und viele gute Gesetze und Verordnungen des völkischen Staates. Da war nicht mehr die Kunst, für die meine Mutter so schwärmte, die Winterreise von Schubert und Wagners Wesendonck-Lieder, da war plötzlich der Tod eingekehrt und wir waren seiner Größe nicht gewachsen. Wir saßen da, als hätte die Zeit ausgesetzt. Wir waren an diesem Vormittag wie schlechte Laienspieler, die in einem Berliner Hinterzimmer rasch improvisiert Elektra oder Antigone aufführen. Das Tragische war in unser Haus eingezogen und natürlich waren wir solchen Texten nicht gewachsen. Ich spielte besonders schlecht, ich hätte ergriffen und traurig sein müssen, das verlangte die Rolle, sie war meine Schwester, aber ich empfand nur ein böses Gefühl des Triumphes. Da habt ihr es endlich, jetzt ist es heraus, so ist das Leben. Nur so. Ursula wurde ins Westend-Krankenhaus eingeliefert. Sie lebte noch 21 Tage auf eine zähe und verbissene Weise gegen den Tod an, den sie gerufen hatte. Der Tod kam langsam vom Unterleib heraufgezogen. Er begann zwischen dem Geschlecht und dem Gedärm und kroch von dort langsam nach oben. Es war ein Fall von rabiater Vergiftung, wie uns die Ärzte erklärten. Sublimat ist hochkonzentriertes Quecksilber und wer Sublimat reichlich schluckt, führt das Gift in den Magen und von dort in die Gedärme. Dort bleibt es dann stecken und beginnt sein mörderisches Auflösungswerk. Sublimat ist ein Alleszersetzer, ein Alleszermatscher. Aus unserem Fleisch macht es Brei und löst die Organe sehr langsam in blutendem Matsch auf. Das steigt dann empor und wenn die Nieren erreicht sind, zermatschen die Nieren. Sie können dann nicht mehr den Harn ausscheiden. Der Harn bleibt im Körper und staut sich und wenn der Harn dann das Herz erreicht hat, bleibt das Herz stehen und es ist aus. Man nennt das Uremie und meistens geht das sehr schnell, nur bei Ursula dauerte es lange. Sie ließ sich 3 Wochen Zeit und diese 3 Wochen gaben uns Gelegenheit, das Unglück langsam zu fassen, uns mit der Katastrophe zu arrangieren. Der Tod fordert Stil, Stil wollte sich bilden, wer könnte den Tod je ohne Stil begreifen? Der Schatten von Kriminalität war rasch von unserem Hause gewichen. Mein Vater hatte vom Ministerium aus mit der Polizei telefoniert, das Westend-Krankenhaus hatte mit meinem Vater telefoniert und dann hatte wieder die Polizei mit dem Westend-Krankenhaus telefoniert. Die Sache lief jetzt in amtlichen Bahnen, die uns rasch und vollkommen entlasteten. Das Gerücht von der Blinddarmentzündung freilich ließ sich in Eichkamp nicht lange halten. Manches war durchgesickert. Hier mussten Zugeständnisse gemacht werden, zunächst unklar und zweideutig. Man musste sich arrangieren. Meine Mutter sprach jetzt öfters vom Schicksal, das uns heimgesucht habe. Und als sie eines Tages beim Mittagessen plötzlich bekannte, das arme Kind, unsere Ursel, was muss sie gelitten haben, da war sie auf dem richtigen Wege. Das zerbrochene Haus. Von Horst Krüger. Und von ihm selbst gesprochen. Mein Oberkörper krümmte sich nach vorn und dabei musste ich wohl für eine Sekunde bewusstlos gewesen sein. Denn als ich wieder zu mir kam, sah ich, dass ich mich quer über den Tisch erbrochen hatte. Da lag braun gefärbtes, feucht auf weißem Linnen und erinnerte mich sofort an Blut im Kissen.